Nach den Meldungen der südkoreanischen Massenmedien fand am 11. März in ganz Südkorea unter Teilnahme von Massen verschiedener Kreise und Schichten die 20. gesamtnationale Aktion mit dem Motto Tag des Sieges statt, deren Veranstalter die außerordentliche Volksaktion für den Rücktritt der Bakun-Regierung war. In Seoul hielten 708.100 Menschen, darunter Stadtbürger, Gewerkschaftler und Studenten, eine Kerzenkundgebung ab. Vor Beginn der Kundgebung wurde die Deklaration der Kerzenrechte 2017 veröffentlicht, die die Hoffnung auf eine neue Gesellschaft nach dem Rücktritt von Park Geun-hye und die Forderungen für die Reformen in allen Bereichen beinhaltet. Die südkoreanischen Medien berichteten, dass die Kerzenkundgebung, die zur Amtsenthebung von Park Geun-hye geführt habe, bis zum 11. März insgesamt 20 Male mit Beteiligung von 16,58 Millionen Menschen abgehalten worden und als Rekordmeeting zu Ende gegangen sei. Die Internetzeitungen Minplus, Minzok-Ilbo und Zazu-Sibo meldeten am 10. und 11. März im Aufmacher die endgültige Verurteilung der landesverräterischen Präsidentin durch die Kerzendemonstrationen des Volkes.